Die Mitglieder der Delegation des Generalverbandes der China-Koreaner, die an den Gedenkveranstaltungen zum 5. Todestag von Genossen Kim Jong-il teilnahmen, richteten am 19. Dezember einen Brief an Marschall Kim Jong-un. Sie schrieben, sie hätten an der zentralen Gedenkveranstaltung auf dem Platz des Sonnenpalastes Gumsusan in Anwesenheit von Marschall Kim Jong-un teilgenommen. Beim Blick auf das Sonnenporträt von Kim Jong-il auf der Tribüne hätten sie sich voller Rührung an die bescheidene einzige Winterjacke von Genossen Kim Jong-il erinnert, die er bis zur letzten Zeit seines Lebens auf dem harten Weg des Hongun getragen habe. Sie hätten sich auch an das herrliche Antlitz des Heimatlandes gedacht, das sich dank seiner aufopferungsvollen Anstrengungen zu einem weltberühmten Land entwickelt habe. Unter der herausragenden Führung von Marschall Kim Jong-un habe sich die Heimat in nur 5 Jahren unvorstellbar und brillant verändert. Das hätten sie während der Zeit der Gedenkveranstaltungen voller Bewunderung erlebt. Zum Schluss wünschten sie dem Marschall Kim Jong-un, Schicksal der 80 Millionen Koreaner, glänzende Sonne der Kim Il-sung-Nation und des Kim Jong-il Korea, gütigen Vater der Auslandskoreaner, beste Gesundheit.